Wir müssen zu sterben bereit sein, zu retten die Heimat hier. Doch glücklich sind wir, unser Leben zu leben, damit die deutschen Männer treten an, die fliegen wollen oder sterben. Die Männer treten an, die siegen wollen oder sterben.